was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland, was geht mit euch? Alle MCs sind schwul. Samen von diesem Empfang schmecken echt nicht lecker. Na, aber die von Casper schmecken auch nicht besser. Oh nein. Und flüstert mir so, mach mich wieder rough. Mach mich wieder rough, baby. Und wir machen Bukake mit Chakusa am Rap. Ey, Audio 88 und Jessen sind sowas von zärtlich. Nicht so wie Hafti, der total pervers ist. Er steckt in meinen Anus sein Riesenglied. Und danach hat er ein Interview mit Visavi. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul in Deutschland. Was geht mit euch? Alle MCs sind schwul. Ich fick euch alle, solange ich weiß, dass ihr keine Solange ich weiß, dass ihr keine AIDS habt.